Krieg und Frieden von Lev Tolstoi. Episode 24. Mon père. Beruhigen Sie sich, Prinzessin. Nach dem Adalas wird ihm besser werden. Warum spricht er nicht? Ein typisches Symptom bei Schlaganfällen. Die ganze rechte Seite ist gelähmt. Trotzdem muss ich in Anbetracht der Nähe feindlicher Truppen raten, sofort abzureisen. Wir wollten ohnehin nach Bogucharovo auf das Gut meines Bruders. Das müsste gehen. Auf jeden Fall begleite ich Sie, wenn Sie erlauben, Prinzessin. Eine Hoffnung auf Genesung gab es nicht. Wäre es nicht am besten, wenn es zu Ende ginge, dachte Prinzessin Maja manchmal in diesen Tagen in Bogucharovo. Es war grauenvoll für sie, als sie sich dessen bewusst wurde. Und noch furchtbarer, dass seit der Krankheit ihres Vaters alle entschlafen und vergessen gewähnten persönlichen Wünsche und Hoffnungen wieder in ihr wach wurden. Gedanken, die ihr seit Jahren nicht mehr in den Kopf gekommen waren. An ein freies Leben ohne die ständige Furcht vor dem Vater, ja sogar Gedanken an die Möglichkeit eines Liebes- und Eheglücks. Das alles wogte jetzt unablässig wie eine teuflische Versuchung durch ihre Fantasie. Prinzessin, kommen Sie. Es geht ihm heute ein wenig besser, er ist klarer im Kopf. Einiges von dem, was er sagt, ist verständlich. Kommen Sie, er verlangt nach Ihnen. Sofort, Doktor. Maria. Mon père. Sagen Sie's nur. Ich verstehe Sie schon. Gedanken. Immer Gedanken an dich. Die ganze Nacht habe ich nach dir gerufen. Wenn ich das gewusst hätte. Ich wagte nicht hereinzukommen. Hast du nicht geschlafen? Nein. Ich... Liebstes Armes, ich danke dir, meine gute Tochter, für alles. Verzeih mir. Danke. Bleiben Sie liegen, Mon père. Ruf doch André. Andriuscha. Ja. Ich habe einen Brief von ihm bekommen. Wo ist er denn? Bei der Armee, Mon père. In Smolensk. Ah ja. Ja. Russland ist verloren. Wenige Stunden später war Fürst Nikolai Andrejewitsch Balkonski nicht mehr am Leben. Wie sich Pferde scheu und schnaubend um ein totes Pferd drängen, so drängten sich am Abend um den Sarg im Salon die Menschen, Hausgenossen und Fremde, der Adelsmarschall, der Dorfälteste, und allerhand Weiber. Und alle hatten verängstigte Gesichter und starre Augen, bekreuzigten und verneigten sich und küssten die kalte und erstarrte Hand des alten Fürsten. Bereits am folgenden Tag wurde er in Bogucharovo begraben. Der Adelsmarschall riet dringend zur Fortsetzung der Flucht und Alpatitsch, der sich nun für die Rettung Prinzessin Marjas und all der Habe verantwortlich fühlte, ließ unverzüglich den Dorfältesten zu sich rufen. Ich hoffe, du hast mich verstanden, Dron. 12 Pferde für die Equipagen und die Gespanne für 18 Fuhren Gepäck. Tut mir leid, Jakob Alpatitsch. Aber die wenigen Pferde, die die Bauern noch haben, sind alle unterwegs. Also nur red kein dummes Zeug, Dronuschka. Seine Durchlaucht, der junge Fürst, haben mir in Smolensk selbst befohlen, niemanden hier zu lassen, wenn der Feind kommt. Außerdem gibt's darüber auch einen Befehl vom Zar.

Achim Petri, Gerd André, Barbara Adolf, Heinz-Werner Petzold und vielen anderen. Regie Werner Grunow. Produktion Rundfunk der DDR 1967. Ein Hörspiel-Podcast vom Rundfunk Berlin-Brandenburg 2023.